Sie sind nicht nett, wie laut sie sind. Beim Fluchen Mann, beim Vögeln Kind. In ihren Herzen wird's nie warm. Doch immer spielt im Kopf, wenn ich sie fest umarm. Mein vom Glück. Ein Traum bleibt stets zurück. Ein Bild geht nie entwahr. Für immer hält mich mein G.I. Doodle.